FM 4. Laboom Deluxe. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist Laboom Deluxe auf FM4. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich bin heute für die ersten zwei Stunden verantwortlich. Und da grooven wir uns auch schon rein mit Sam Eel und Small Things. Das ist Sam Eel mit Small Things vom Album Rawland, das auch schon eine Zeit lang her ist, aber nach wie vor ein wunderschönes Album, ein tolles Stück. Sam Eel wird mit mir gemeinsam am 7.3. in der Praterstraße auflegen. Da haben wir Move D zu Gast und die Crow Records Crew beim After the Flood Volume 1 Event. Das ist gleichzeitig auch die Praterstraßen Geburtstagsparty. Erzähle ich ein bisschen später nochmal was drüber. Ihr seid bei Laboom Deluxe, mein Name ist Patrick Pulsinger. Hier im Hintergrund schleicht sich jetzt etwas ganz Neues herein. Und zwar ist das Sun People gemeinsam mit Other Worlds. Endophyt heißt das Stück. Das ist auch das titelgebende Stück von der neuen EP, von seiner ersten gemeinsamen Produktion auf dem neuen Label All Things Records. Die EP erscheint am 6.3. und hier hören wir jetzt das titelgebende Stück Endophyte von Sun People und Other Worlds. sitting in the bathtub. There's no soap like FM4. Baboon Deluxe. Ja, das ist FM4. Mein Name ist Patrick Pulsinger. Es ist Freitagabend und the party just started sozusagen. Das ist die erste halbe Stunde. Was haben wir heute noch für euch am Programm? In Kürze hier bei uns ein ausführliches Interview mit Snuffo. Eigentlich aus Berlin, jetzt wohnhaft, aber auf Mallorca, meine Damen und Herren. Und der hat was Tolles gemacht. Der hat extra für uns ein Live-Set bei sich zu Hause recorded. Das gibt's etwas später. Hier im Anschluss an die erste halbe Stunde. Tolles, ausführliches Interview mit Snuffo. Anlässlich seines mehr oder weniger gerade erschienenen Albums Embrace the Arts. Schaut doch schon mal rein auf fm4.orf.at, da haben wir natürlich wie immer alles für euch verlinkt. Viel neue Musik hier heute. Was da jetzt gerade hereinkommt, ist aus Liverpool mit einer Wien-Connection, denn es ist veröffentlicht worden auf Fortuna Records. Liebe Grüße an den Klaus Benedek. Und das ist Petals in Sound von der Days EP. Das ist Fortuna 39 bereits schon. Und das ist jetzt gerade vor kurzem erschienen, natürlich wie bei Fortuna immer auch auf Vinyl. Wunderschönes Teil, Days EP von der Produzentin und Künstlerin Petals in Sound aus Liverpool. Check it out. In progress is La Boom Deluxe on FM4 nationwide, all over Austria. Enjoy. Ja, Battles in Sound, Days schleicht sich hier heraus und herein. Kommt nochmal, weil ich die EP einfach so großartig finde. Sun People von seinem neuen kollaborativen Labelprojekt All Things Records. Und das Stück heißt June. Am 6.3. kommt die ganze EP raus und ich kann euch nur ans Herz legen, die EP auszuchecken. Kommt auch auf Vinyl. Jawohl, digital und Vinyl. Großartiges Zeug. Ich bin schon Fan. Sun People and Other Worlds, June. Ja, und da ist die erste halbe Stunde auch fast schon wieder vorbei und hier im Hintergrund groovt noch Jeremiah mit Sun. Erschienen auf dem Grow For It Label Sampler, der ja vor kurzem erschienen ist. Und Jeremiah und die gesamte Grow Records Crew sind am 7.3. auch zu Gast in der Praterstraße. Da gibt es die erste Ausgabe von After the Flood, einer kleinen Partyreihe, die von mir kuratiert wird. Und als allerersten sozusagen internationalen Gast haben wir uns Move D eingeladen. Move D, lange schon nicht mehr in Wien gewesen. Uralter Kumpel von mir, großartiger DJ, Vinyl-only Marathon-Man. Wenn ihr ihn noch nie gesehen habt, lade ich euch ein dazu am 7.3. in der Praterstraße. Wie gesagt, die gesamte Grow Records Crew ist zu Gast und Sam Earl und ich machen ein bisschen Warm-up am Anfang, bevor dann Move die Plattenspieler in Beschlag nimmt. Und jetzt hier in Kürze bei uns kommen wir zum ersten Gast unserer heutigen Sendung. Snuffo hat mit mir ein ausführliches Interview geführt von Mallorca aus, wo er residiert. Er erzählt uns ein bisschen was über sein künstlerisches Schaffen, über die Musik, aber auch über andere Dinge und sein Kunstverständnis und wie es so ist, als Künstler und Künstlerin zu überleben im heutigen Noise, der uns aus dem Internet und überall anders entgegenschlägt. Gleich hier bei uns Snuffo im Interview und natürlich dann für uns ein extra hergestelltes Live-Set im Anschluss ans Interview. Also dranbleiben.